Er hielt inne, denn der Mordechai Meißel wurde wieder von seinem Husten geplagt, und schon erschien, als hätte er an der Türe gehorcht, der Mendel mit einer Arzneiflasche in der Stube. Wie ein Schatten glitt er zu seinem Herrn, nahm ihm das Tüchlein aus der Hand und reichte ihm ein neues. »Es ist nichts«, sagte der Mordechai Meißel, als er wieder Atem hatte. »Ein wenig Husten. Er kommt von der Feuchtigkeit der Luft. Morgen wird er, so Gottes will, verschwunden sein, wenn warmes und trockenes Wetter sich wieder einstellt.« Und er gab mit einem Kopfnicken dem Mendel das Zeichen, dass er wieder gehen könnte. »Bis dahin«, riet ihm der Philipp Lang, »solltet ihr in allen Räumen, in denen ihr euch aufhaltet, reichlich Salz auf den Fußboden streuen. Denn Salz ist ein starker Magnet, zieht das Wasser aus der Luft.« Die ungarischen und die portugiesischen Weine, denen er während der Mahlzeit zugesprochen hatte, begannen ihm zu Kopf zu steigen. Es gibt Leute, die, wenn sie ein wenig mehr, als sie es gewohnt sind, getrunken haben, streitsüchtig werden und mit jedermann Händel suchen. Und andere wieder, die lassen den Kopf hängen, vergießen Tränen und klagen, wie übel es mit der Welt bestellt sei. Zu keiner der beiden Sorten von Trinkern gehörte der Philipp Lang. Ihn machte der Wein nur geschwätzig und großsprecherisch. Und so begann er, von sich selbst und von seinen hohen Gaben zu reden und sich der Macht, die er ausübte, zu rühmen. Er habe, sagte er, beim Kaiser in allen Dingen das letzte Wort. Er könne alles bewirken, seinen Freunden dienlich sein, nichts könne gegen seinen Willen in Gang gebracht werden. So mancher hochgeborene Herr trachte vergeblich danach, seine Freundschaft zu gewinnen, der aber, der würdig sei, dass er ihm seine Affektion erweise, sei wahrhaft zu beneiden. Und er erhob sein Glas und leerte es auf seines werten Freundes, des Mordechai Meißel, Wohlergehen und währendes Glück. »Solange ich«, sagte er sodann, »auf meinem Platz bin und im Königreich nach dem Rechten sehe, solange kann mein allergnädigster Herr sich nach seinem Belieben mit Musik die Zeit vertreiben oder in seiner Kunstkammer mit Gemälden seine Kurzweil haben.« Der Meißel hing schweigend seinen Gedanken nach. Schon viel war ihm von dem seltsamen Mann oben auf der Burg berichtet worden, der erwählter römischer Kaiser und König von Böhmen war und seine Kammerdiener und Barbiere an seiner Stelle im Königreich schalten und walten ließ. Erst an diesem Morgen wieder hatte ihm der Herr Slowski auf Slowitsch, als er seines Schuldscheins halber bei ihm vorgesprochen hatte, von seinem kaiserlichen Herrn erzählt. »Er liebt die Menschen nicht«, hatte der Hofkamerad gesagt. »Er schätzt sie allesamt gering, verachtet und verspottet sie. Umgeben von einer lärmenden Schar von Malern und Musikanten, von Glücksrittern und Betrügern, von Gelehrten und Künstlern aller Art, von Quacksalbern und Marktschreiern, verbringt er sein Leben als ein in Wahrheit einsamer Mann.« Einsam war er auch, der Mordechai Meißel, in seinem Haus, das den Tag über voll Lärm und geschäftigem Treiben war. »Und warum«, fragte er den Philipp Lang, »hat seine Majestät der römische Kaiser, Gott möge seinen Ruhm und seine Tage mehren, warum hat er nicht Weib noch Kind?« »Ihr sprecht recht gerade heraus«, meinte mit leichter Missbilligung der Philipp Lang, »aber warum sollten wir nicht offenherzig zueinander sein, da wir doch seit Jahr und Tag in Freundschaft miteinander verbunden sind? Warum euch nicht die Wahrheit sagen?« »An Heiratsprojekten für meinen allergnädigsten Herrn hat es nicht gefehlt. Man hat mit Madrid und mit Florenz Verhandlungen gepflogen. Geheimkuriere ritten hin und her, Bildnisse, die von der Hand berühmter Meister angefertigt waren, trafen ein und wurden besichtigt. Aber mein allergnädigster Herr wollte sich zu einer Ehe nicht bewegen lassen. Da war jedes Wort vergeblich gesprochen.« Er schwieg eine Weile, und dann fuhr er in flüsterndem Ton fort, als wären außer dem Meißel noch andere in der Stube, die solch geheime Dinge nicht erfahren sollten. Mir hat mein allergnädigster Herr anvertraut, dass er nicht ehelich werden wolle, weil er auf seine Herzliebste von einstmals warte, auf ihr Wiederkommen, das er erhoffe. Er könne sie nicht vergessen. Sie sei immer in seinem Sinn. Er sprach von ihr in einer recht ungereimten und verworrenen Weise. Ich konnte nicht klug aus seinen Reden werden. Sie sei ihm entrissen worden, sagte er. Aber wie dies geschehen sei, das könne er nicht sagen. Sie sei nicht wieder zu ihm gekommen. Und da mein allergnädigster Herr von ihrer immerwährenden Furcht, dass der Zorn Gottes sie treffen werde, gesprochen hat, so meine ich, dass sie eines anderen Mannes Frau gewesen ist. Wie der Meißel aus dem Mund des Philipp Lang von der Herzliebsten des Kaisers hörte, wurde das Herz ihm schwer. Er wusste nicht warum. Es schlug und pochte und wollte sich nicht zufrieden geben und war voller Leid. Er sann darüber nach, warum mit einem Mal diese Unruhe und Traurigkeit über ihn gekommen sei. Er konnte es nicht begreifen, ihm war nichts Böses widerfahren. Er war über sich verwundert und sann und überlegte, und dann kam es ihm in den Sinn, dass er vielleicht ein großes Versäumnis begangen habe, das so schwer in seiner Seele wog. Er hatte den Mann, mit dem er in seinen Kommerzis verbunden war, diesen Mann voll Rätsel und Sonderbarkeiten, voll Glanz und Herrlichkeit, er hatte den römischen Kaiser niemals von Angesicht gesehen. Es schien ihm, als ob es just diese Unterlassung wäre, die ihn so bedrücke. Und als ihm dieser Gedanke kam, wurde ihm leichter ums Herz. Und je länger er der Sache nachsann, desto übermächtiger wurde der Wunsch in ihm, den Kaiser oben auf der Burg zu sehen. Er wandte sich an den Philipp Lang. Stockend und nach den rechten Worten suchend, trug er ihm vor, wie groß sein Wunsch und sein Begehren sei, seiner Majestät, dem römischen Kaiser, für alle Guttaten, Gnaden und Freiheiten, die er empfangen habe, den schuldigen Dank zu sagen. Der Philipp Lang sah bei diesen Worten darein wie einer, dem unversehens die Milben über das Mehl gekommen sind. »Hör ich recht?« rief er. »Sprecht ihr im Ernst? Ihr wollt vor seine Majestät, den römischen Kaiser, gelangen?« »Wer zum Henker hat euch solch ein unsinnig Ding in den Kopf gesetzt?« Ein Argwohn war in ihm entstanden, der ihn in Angst versetzte. Er glaubte, der Mordechai Meißel habe im Sinn, Unheil zu stiften und ihn beim Kaiser zu verklagen. Aber woher wusste der Jude, auf welche Weise konnte er es erfahren haben, dass er, der Philipp Lang, als gerechte Wiedervergeltung seiner getreuen Dienste einmal den vierten, ein andermal den fünften Teil von des Kaisers Geld zurückbehielt? Hatte denn der Meißeljude überall seine Ausforscher und Spione? »Was sind doch«, sagte er in großer Erbitterung zu sich, »die Juden für ein heilloses und verräterisches Volk und Gesinde«, sinnen immer auf Böses, wollen sich niemals ruhig, wie es sich gehört, verhalten. »Seine Majestät der Kaiser«, sagte der Mordechai Meißel, »hat mich Ehr und Herrlichkeit genießen lassen, mehr als sonst ein Jude haben und genießen kann. Darum ist mein hochfleißigstes Bitten, non si può«, fiel ihm der Philipp Lang zornig in die Rede. Er war im Trientinischen geboren, und wenn er ärgerlich oder erregt war, kamen ihm italienische Worte statt der deutschen auf die Lippen. »Non si può! Es ist unmöglich! Es kann nicht sein! Ihr kennt den Hof nicht! Ihr wisst nicht, wie solche Dinge bei seiner Majestät verlaufen!« Der Gesandte des Königs von England wartet seit 2 Monaten darauf, seiner Majestät die Kredenziales überreichen zu können, kann aber keine Audienz erlangen, wird vertröstet und hingehalten, schreibt Protest- und Beschwerdebriefe, droht von Prag abzureisen und wird nicht vorgelassen. Der Herr Oberst von Günderode hat ein Handschreiben des Kurfürsten von Brandenburg zu überreichen, hilft nichts, er wird nicht vorgelassen. den Fürsten Borghese, päpstlichen Internuntius, einen Neffen seiner Heiligkeit, konnte seine Majestät nicht abweisen, ist ihm aber ins Wort gefallen, hat ihm aufgetragen, sich kurz zu fassen, wenig Worte zu machen, denn er, der Kaiser, sei mit Geschäften zur Genüge molestiert. Und ihr wollt vor seine Majestät gelangen? Was begehrt ihr von seiner Majestät? Womit wollt ihr meinem allergnädigsten Herrn im Ohre liegen? Welches Geschwätz ihm hinterbringen? Hab ich euch jemals Grund zur Klage gegeben? Kennt ihr mich nicht als einen, wie nennt ihr es, als einen Ohef Israel, einen Freund der Juden? Und bin ich zu euch nicht immer wie ein Bruder gewesen? Ich habe über nichts Klage zu führen, habe auch nichts zu hinterbringen, sagte der Mordechai Meißel. Es ist nur mein Bitten, weil seine Majestät in angeborener Milde und Gnade, es ist gut, erklärte der Philipp Lang. Er sah, dass der Mordechai Meißel auf seinem Willen beharrte. Zugleich aber kam es ihm ins Bewusstsein, dass die Sache so gefährlich nicht sei und dass er sich ihrer mit geringer Mühe erwehren konnte. Meine Freundschaft für euch, fuhr er jetzt in einem völlig anderen Ton fort, ist zu groß, als dass ich euch einen Wunsch abschlagen könnte. Und wäre es noch so schwierig, ihn zu erfüllen, ihr sollt zufriedengestellt werden. Nur um eines bitte ich euch, habt ein wenig Geduld. Wenn es heute oder morgen nicht sein kann, so ist es darum nicht verloren. Ich muss einen bequemen Tag und Ort finden, dass ich mit seiner Majestät allein und ungestört über die Sache sprechen kann, denn mein allergnädigster Herr will mit Vorsicht behandelt sein. Da darf nichts übereilt, nichts zur unrechten Stunde getan werden. Versteht mich recht, ein wenig Zeit, 2 Wochen oder 3, das ist alles, was ich verlange. Der Mordechai Meißel durchschaute ihn. Etwas im Klang der Stimme, etwas im Ausdruck des Gesichtes ließ ihn erraten, was sich hinter diesen glatten Worten verbarg. Dass ihn der Philipp Lang schon zu den Toten rechnete, dass er ihm nicht mehr als 2 oder 3 Wochen Leben gab und dass er hoffte, der Mühe enthoben zu sein, wenn es ihm nur gelänge, die Sache hinauszuziehen. »Ich danke euch, ich habe verstanden«, sagte der Mordechai Meißel. In der Niklasgasse hatte der Philipp Lang seine Kutsche stehen und dorthin begleitete ihn der Mendel mit der Laterne, denn in der Wirrnis der engen und winkeligen Gassen der Judenstadt konnte einer leicht den Weg verlieren. Als er in das Haus auf dem Dreibrunnenplatz zurückkam, fand er seinen Herrn noch wach. »Geh, wenn es Tag wird, zu den Fleischbänken«, trug ihm der Mordechai Meißel auf, »und frag die Metzger, wer von ihnen in dieser Woche das ungarische Ochsenfleisch in den Hirschgraben fährt.« Es gab in der Judenstadt etliche Leute, die konnten, wenn es ihnen beliebte, den römischen Kaiser alle Tage sehen, so sehr er sich auch vor der Welt verborgen hielt. Das waren die Metzger und ihre Knechte. Denn die Prager Judenmetzger waren verhalten, dem Kaiser für die beiden Löwen, den Adler und die anderen wilden Tiere, die er sich hielt, täglich 34 Pfund Fleisch von guten ungarischen Ochsen in den Hirschgraben zu bringen. Und so durften sie in ihrem Fleischerwagen ungehindert durch das Tor passieren. Und der Kaiser wiederum versäumte es niemals, der Fütterung seiner Tiere beizuwohnen. Er achtete darauf, dass jedes seinen Teil erhielt. Und den beiden Löwen, die er selbst gezähmt hatte und mit denen er sich durch den Einfluss der Gestirne auf magische Art verbunden fühlte, ihnen und dem Adler, der einsam und traurig in seinem Käfig saß, reichte er bisweilen mit eigener Hand das Fleisch. Als eines Metzgers Knecht gekleidet, mit dem Lederschurz, dem Tragriemen über der Schulter und dem kleinen Metzgerbeil im Gürtel, fuhr der Mordechai Meißel mit dem Metzger Schmaje Nosek über die Moldaubrücke und hinauf auf den Ratschin. Um die Mittagsstunde gelangten sie in den Hirschgraben. Innerhalb der Mauern, die ihn umschlossen, vor dem Pförtnerhaus, ließen sie das Pferd und den Wagen stehen. Sie beluden sich mit dem Fleisch, um den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen, denn das Pferd wurde unruhig, wenn der Geruch der wilden Tiere zu ihm drang. Es war ein frostiger Tag mit klarem Himmel und einem schneidenden Wind, der die verwelkten Blätter vor sich hintrieb. Der Weg, den sie einschlugen, führte erst zwischen Obst- und Gemüsegärten und dann über einen Wiesengrund. Sie gingen durch Buschholz und durchquerten einen schütteren Buchenwald, in dem Rehe ästen und Füchse ihren Bau hatten. Als sie aus dem Wald traten, hatten sie den Seitenflügel der Burg, der an den Tiergarten stieß, vor sich. Im Schatten uralter Buchen und Ulmen standen die Käfige und die Zwinger. Ein gezähmter Bär, der sich seine Nahrung in der Hofküche erbettelte, trottete in völliger Freiheit über den Weg. In einem kleinen, ebenerdigen Ziegelbau hatten die Tierwärter ihre Behausung. Es waren ihre drei, aber nur einer zeigte sich. Und während dieser unter dem Brüllen der Löwen und dem Kreischen der Affen das Fleisch prüfte und wog, erklärte der Metzger Nossek dem Meißel, durch welches Tor der Kaiser in den Garten treten werde. Er beschrieb ihn als einen kleinen, in seinen Bewegungen sehr behenden Mann mit gekraustem Barthaar. Um diese Jahreszeit trage er einen kurzen Mantel, der mit Goldborten eingefasst sei, die er, der Nossek, auf einen halben Gulden die Elle schätze. Aber auch daran sei der Kaiser leicht zu erkennen, dass er beim Gehen die rechte Hand vorgestreckt halte, so als weise er sich selbst den Weg. Eine schmale, blau geäderte Hand. Er, der Meißel, werde nicht mehr lang zu warten haben. Die Tiere seien hungrig und das Brüllen der Löwen sei bis zu den Fenstern des Kaisers zu vernehmen. Als das Fleisch gewogen und als festgestellt war, dass es sich in gutem Zustand befand, empfingen sie das Entgelt. 4 neu geprägte böhmische Groschen der Metzger und einen halben sein Knecht. Die beiden anderen Wärter traten aus dem Haus, um dem Kaiser entgegenzugehen. Er war noch nicht zu sehen. Der Schwein Nossek wies auf einen Gärtnerburschen, der sich nicht weit von ihnen an einem Boskett von Rosensträuchen zu schaffen machte, dabei aber unverwandt auf das Burgtor blickte. »Der sehe«, meinte der Nossek, »gar nicht einem Gärtnerjungen gleich, wisse auch die Gartenschere und das Messer nicht recht zur Hand haben. Er, der Nossek, wäre nicht verwundert, wenn es sich erweisen würde, dass dieser Junge, wer auch immer er sei, sich mit der Beihilfe eines Gärtners hier eingeschlichen habe, um dem Kaiser zu begegnen. Die beiden Schildwachen am Tor stießen wie auf Kommando ihre Hellebarden auf die Erde, das Tor öffnete sich und der Kaiser trat in einem kurzen, goldbordierten Mantel, die rechte Hand ein wenig vorgestreckt, so wie es der Nossek beschrieben hatte, in den Hirschgraben. Rudolf II., der römische Kaiser, war in der Nacht von Träumen heimgesucht gewesen, in denen ihn sein Bruder Matthias, der österreichische Erzherzog, in eines Ebers Gestalt verfolgt und bedroht hatte. Als er erwachte, kam zu der Schwermut, die immer in seiner Seele war, noch die Angst und die Verzagtheit des Traumes, die er nicht von sich abtun konnte. Der Červenka, der 2. Kammerdiener, der an diesem Morgen den Dienst versah, wusste, wie er es anzustellen habe, um die Laune des Kaisers um ein weniges zu bessern. Er ließ die spanischen und die italienischen Pferde des Kaisers unter die Fenster seines Schlafgemachs führen. Der Anblick der schönen und stolzen Tiere erfreute den Kaiser. Obwohl er noch im Nachtgewand war, stieß er das Fenster auf, ohne darauf zu achten, dass ein rauer Wind ins Zimmer fuhr. Er beugte sich hinaus und rief bald das eine, bald das andere Tier beim Namen. »Diego, Brusco, Adelante, Carvuccio, Conde!« Und jedes der Tiere, das er rief, hob den Kopf und wieherte hell auf. Doch die Schwermut wich nicht aus dem Herzen des Kaisers. Während ihm das Frühstück aufgetragen wurde, erschien der Ofenheizer Brauser mit seiner Ofenschaufel und seinem Zuber in der Stube, um die Asche aus dem Kamin zu fegen. Der Kaiser sah ihm eine Weile zu, dann fragte er: »Brauser, wie steht's mit dir? Hältst du's mit mir oder mit dem Matthias?« »Gevatter«, gab der Brauser, ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen, zur Antwort, »ich halt's mit keinem von euch. Ich halt's mit meinem Kehrbesen und mit meiner Ofenschaufel, denn auf die ist Verlass. Ihr beide, du und der Matthias, ihr seid mit einerlei Speck gespickt, und der eine ist nicht besser zu dem armen Mann als der andere.« »Du nennst dich einen armen Mann?« meinte der Kaiser. »Du bist reich, du hast Erspartes. Willst du mir 100 Gulden leihen? Mir fehlt's an Geld.« Der Brauser sah von seiner Arbeit auf und zeigte sein plattnäsiges, mit Kohlenstaub und Asche besudeltes Gesicht. »Dass du auf das leidige Geld so sehr erpicht bist«, hielt er dem Kaiser vor. »Wo hast du denn den Bürgen? Und welches Pfand soll ich von dir haben?« »Du sollst mir«, forderte der Kaiser, »die 100 Gulden ohne Pfand und ohne Bürgen leihen, nur auf mein Wort und auf mein Gesicht.« »Nein, Herrlein«, sagte der Brauser, »lieber leih ich 100 Gulden auf diesen Zuber Asche als 2 auf dein Gesicht.« Er ließ den Zuber und die Schaufel stehen und wischte zur Tür hinaus, denn der Kaiser hatte den schweren silbernen Brotkorb ergriffen, und der Brauser sagte sich: »Habe ich kein Loch im Kopf, so brauche ich kein Pflaster.« Eine Stunde verbrachte der Kaiser in einer Kammer, die 2 Siegelschneidern und einem Wachsbossierer als Werkstätte diente. Schweigend beobachtete er den Fortgang ihrer Arbeit, während sie so taten, als hätten sie sein Kommen nicht bemerkt, denn sie wussten, dass es seinen Unwillen erregte, wenn man ihn aus seinen Gedanken riss.